Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Wünscht die Elite mit dem Zeilenende und dem Aushilfs-Jedi. Genau, und weil heute Weihnachten ist, haben wir uns was ganz Spezielles einfallen lassen. Unser Geschenk an die Massen. Ihr hört jetzt in Folge nach dieser kurzen Ansage 2 Stunden die schönsten usbekischen Weihnachtslieder. Unterbrochen von gelegentlichen Fetzen von Last Christmas. Oder, ja, vielleicht haben wir ja noch irgendwie in der Kehlengesang gemacht, tibetanischen. Die feiern kein Weihnachten, oder? Ist mir scheißegal. Okay. Wir sind jetzt eigentlich eh gar nicht hier, sondern auf dem Weihnachtsmarkt noch die letzten Glühweinreste saufen und Baumkuchen fressen. Und dann torkeln wir heim. Genau, und gehen unseren Familien auf den Sack. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und jetzt viel Spaß mit 2 Stunden usbekischen Weihnachtsliedern. Tschüss. Tschüss. Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite. Wenn die da nach unten abginge, wird das Wasser ablaufen. Snowden ist die eigentliche Verschwörungstheorie. Gefahr für unser Leben und unsere Gesundheit. Russen gegen Kirche oder was? Russen mit Kirche gegen den amerikanischen Staat? Jesus ist ja bekanntlich in Japan gestorben. Der war eigentlich auch nur ein Gesandter des Papstes. Dass es halt so diesen komischen Gott gibt. Hast du Audacity angemacht bei uns? Oder machst du es gar nicht? Nee, das mache ich jetzt dann gar nicht an. Okay, Moment, da kann ich sie auch wieder ausmachen. Ja. Und dann fangen wir jetzt an dieser Stelle an. Hm. Und die Hörer dieses Podcasts sollten wissen, dass das Zeilenende tatsächlich am Ende ist und der Aushilfs-Jedi jetzt selber eine Aushilfe braucht. Und deswegen wir jetzt an dieser Stelle hier reden werden. Denn wir sind eine viel elitärere Elite, als es die Elite überhaupt nur ist. Und deshalb sind wir jetzt hier. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, wer sind wir überhaupt? Das weiß ich nicht. Das ist gut. Wir dürfen nicht weiter genannt werden. Richtig. Denn das ist halt alles höchst geheim. Da besteht halt Gefahr für unser Leben und unsere Gesundheit. Ja, ja, dann hat der Staat ja Informationen über uns. Der gehört ja mit. Ja. Der Staat also hört insbesondere, wenn man an die Informationen denkt, die wir heute hier teilen wollen. So ja. Da, ja. Also es ist ja eigentlich alles so klassifiziert, so im Bereich in den USA würde man dafür sofort erschossen werden von unserem Auftragskiller. Genau. Also insofern halten wir uns lieber bedeckt, damit wir jetzt nicht erschossen werden. Ist besser so, wir wissen ja auch, dass hier Skype, worüber wir gerade sprechen, nicht gerade sicher ist, denn da wird man ständig überwacht und alles wird mitgeschnitten, denn man merkt es ja immer, wenn man über ein Thema spricht, dann kommt plötzlich die passende Werbung und dementsprechend ist das und CIA oder NSA oder alle sind da hinterher. Ja. Ja, und genau das ist ja schon ein guter Einstieg, weil das ist ja schon so ein interessanter Punkt. Was ist überhaupt eine verdammte Verschwörungstheorie? Ja. Weil, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren vor 10 Jahren wäre jemand angekommen und hätte gesagt, ja, die NSA, die überwacht uns alle und die hören jede Internetverbindung mit, die schneiden allen Traffic mit, dann wäre der wahrscheinlich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Hexenverbrenner, ja. Genau. Und, wer sagt, dass das NSA alles überwacht, der verbrannt auch Hexen. Ja, so sind das. Aber dann hat es herausgestellt, ist ja doch so. Ja. Nee, das ist gar nicht so, das ist Unsinn. Snowden hat nur Unsinn erzählt, das ist gar nicht so. Also so, das ist Teil der Verschwörung. Das ist Teil der Verschwörung. Also Snowden ist der krasse Vertreter der Verschwörung. Ja, genau. Snowden ist die eigentliche Verschwörungstheorie. Gibt's Sinn, ja. Snowden gibt's überhaupt nicht. Snowden gibt's gar nicht, der ist erfunden. Ja. Ja. Ist ein Schauspieler, ja. Ja. Deswegen kriegt der auch kein Asyl in Deutschland. Ja, weil es den nicht gibt, ist ja logisch. Ja, das ist so. Wir lachen jetzt drüber, ja, ne, weil wir es halt wissen, aber... ja, aber ne? Euch werden hier die knallharten Fakten präsentiert, also die rote Pille gewissermaßen. Ja. Und jetzt gibt's kein Zurück mehr, tut mir leid. Ja, da hilft nur noch beten. Ja, beten. Beten ist ein gutes Stichwort. Ja. Mir fällt da nämlich was ein. Dir fällt da was ein? Ja, es gibt da so ein... Das glaube ich dir nicht. Das ist eine Verschwörung. Also bitte. Es gibt da nämlich noch so eine riesige, sogar von eine riesige Verschwörung, von denen es unglaublich viele Abteilungen sozusagen gibt, Abzweigungen. Ja, was hat's denn mit dieser... Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, schon. So Religion, da... Ja. Das ist einfach so eine Sache, also einfach diese gesamte Gottgeschichte so, ja, also irgendwie, es erfüllt so alle Sachen, die so die gute Verschwörungstheorie haben muss, ne, irgendwie, also am wichtigsten ist eigentlich, dass es halt so diesen komischen Gott gibt, von dem niemand so genau weiß, wie er eigentlich aussieht und was er eigentlich macht und was so Ziele sind, aber der zieht anscheinend überall die Strippen, ja, der hat überall seine Finger mit drin so und, ja, das ist irgendwie so ein, auch dann so ein Insiderwissen, ne, was dann so in der Religion verbreitet wird. So, du, ich weiß da, da gibt's einen Gott, so, der macht da alles, so. Ach nee, ist nicht wahr, so, willst du auch mitmachen und so, das ist schon. Aber wenn der überall seine Finger drin hat, dann riechen die doch bestimmt komisch. Ach. ja, das stimmt. Ja. Das ist auch eigentlich ziemlich eklig, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja, ich sag so Religion, da muss man auch bedenken, weiß nicht, ich meine ja schon hier so, frag mal eben so einen Verschwörungsmenschen, irgendwie so einen Flacherde-Menschen danach, wie das eigentlich ist, ja, mit dem Weltraum und so, und wenn man das mal hinfliegt, ja, das ist ja irgendwie, da sind sich ja alle einig, und wenn man so einen Flacherde-Menschen da in den Weltraum fliegen würde, wird der auch sagen, das haben die ja nur bla bla hier inszeniert, also so Totschlagargumente. Ja. Genauso in der Religion haben wir das ja auch. Ja, hat Gott gesagt. Ja, oder hat er gemacht, um uns zu testen, um unseren Glauben auf die Probe zu stellen, so Fossilien oder diese ganzen, sowas, das ist ja, also. Das Ding ist ja auch, dass immer nur Leute zu dir kommen und sagen, was Gott gesagt hat, aber eigentlich hat da keiner so richtig den Draht zu ihm. Ja, ne, also da kannst du ja einem alles unterjubeln. Also, eigentlich ist doch dann, ist die Frage, ist jetzt, zum Beispiel, wenn wir bei der katholischen Kirche sind, ist dann der Papst, ist dann, müsste der dann nicht der eigentliche Meister sein, der so tut, als gäbe es einen Gott, mit dem er redet, damit die Leute glauben, dass das so ist und er eben die Macht hat dadurch. Mhm. Ja, aber pass auf, das Ding ist ja, der Papst ist ja Vertreter Gottes, so, der ist halt von Gott inszeniert, damit alle denken, es wäre halt nur der Papst, der die Hand kann und alle täuscht, so, das ist halt die Verschwörung hinter der Verschwörung. Ach so, ja, logisch. Darf man nicht vergessen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Papst seine Armee quasi in die USA geschickt hat, um die Regierung zu unterwandern, denn sie sind ja alle religionshörig und wählen dann entsprechend und so weiter, das ist ein Riesending. Gut zu wissen, dass die in der USA alle protestantisch sind und fast gar nicht. Nee, das ist die sind auch alle nur auf dem Papier protestantisch. Richtig, ja, Papierprotestanten. Genau, jetzt versteht man vielleicht, fangt ihr vielleicht endlich da an, das Ausmaß dieser Verschwörung zu verstehen. Das ganze Sache Martin Luther, den gab's, das stimmt, aber das ist so gewesen. Der war eigentlich auch nur ein Gesandter des Papstes. Ja, der war dazu da, um zu demonstrieren, dass die katholische Kirche nicht über diese Allmacht verfügt. Ja, und wenn man mal recherchiert, dann findet man ja auch raus, der war sogar Mönch. Der war ja sogar Mönch. Weißt du, das steht sogar in der Geschichtsbücher. Ja, geleugnet. Ja, da steht es praktisch drin. Ja. Und dann hat er einfach diese evangelische Kirche gegründet. Die protestantische, wie auch immer. Die hat er gegründet. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und dabei ist die eigentlich fest unter der Kontrolle des Papstes. Das weiß nun niemand. Außer eben die paar hohen Fuzzis bei der evangelischen Kirche. Und das ist ja das perfekte Alibi. Niemand wird das vermuten. Ich meine, da dürfen Leute heiraten, obwohl sie der Kirche dienen. Das geht ja gar nicht. Oder irgendwie, da dürfen auch Frauenpriester werden. Bäh. Das geht ja gar nicht. Deswegen, da wird niemand vermuten, dass die mit der katholischen Kirche noch unter einer Decke stecken. Ja, genau, das ist, wenn man eine gute Verschwörungstheorie bauen will, dann braucht man halt so eine plausible Deniability, dass man das halt plausibel verneinen kann. So, warum sollte ich denn eine Gegenbewegung machen? Da gab's hier gibt's einen russischen, irgendeinen russischen Typen unter Putin. Ich weiß nicht genau, welche Funktion der hat, der ist da irgendwo in der Regierung, rennt herum. Und der hat auch, und was der halt gemacht hat, ist, in Russland hat er halt so krasse Gegenbewegung gegen die Regierung, so Separatisten und so unterstützt. So, bei uns wäre, hätte der dann halt die NPD unterstützt von CDU-Geldern, weißt du? Ja. Und dann hat er wird das nicht gemacht. Hat er das den Reportern geleakt. Ja, und die Reporter und dann war halt die Glaubwürdigkeit dieser Extremistenorganisation halt total untergraben, weil die halt Gelder von der Regierung bekommen haben so. Aber da sind wir jetzt auch gerade noch, wo du gerade die Russen erwähnst, die haben doch jetzt auch quasi die Kontrolle über die Präsidentschaftswahlen in den USA genommen. Also war das doch jetzt quasi irgendwie ein Kampf Russen gegen Kirche oder was Russen mit Kirche gegen den amerikanischen Staat? Also in Russland ist ja so, da gibt's ja ganz viel Orthodoxe. Ja. Und Orthodoxe, das wissen ja die meisten auch nicht. Das sind ja eigentlich auch alles Katholiken. Ja. Nur eben mit einem anderen Namen. Ach so. Die das ist ja Quatsch, das sind alles eigentlich ja noch Christen, die glauben ja an das Gleiche, natürlich. Die beschließen ja nicht von heute auf morgen, dass die nicht mehr dazugehören. Ja. Das gehört eigentlich alles noch unter die gleiche Dings. Das heißt eigentlich, davon abgesehen, dass ich ja noch die Vermutung habe, dass Putin eigentlich Daniel Craig ist, also ein bisschen geschminkt, ist Putin eigentlich, hat er auch eigentlich so einen dicken Draht zum Papst. Ja, also eigentlich war es quasi eine mehrstufige Attacke der Katholiken auf die US-Präsidentschaftswahl. Ja, richtig. Ja. Denn die Amerikaner, die waren ja kurz davor, wieder jemanden zu wählen, der nicht in ihren Kreis gehört, aus irgendeinem Grund. Das haben die ja wieder irgendwie geschafft. Das weiß niemand warum, aber egal. Ja. Aber jetzt ist ja der Papst ja doch wieder die Macht über die USA. Aber wir waren bei der Plausible Deniability. Ja. Ja, da muss es auch mal so aussehen, als würden die nicht gewinnen. Genau. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch Obama. Ja, das war Show. Richtig, ja. Das war Show. Aber der hat zum Beispiel auch Ungläubige weggebombt. Das ist doch auch, glaube ich, der ist ja Papst, glaube ich, dafür. Ja. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber ja, das soll ja so aussehen, als wäre er nicht dafür. Genau. Ja, also wenn ein Schwarzer Präsident sein kann, dann können ja unmöglich, also dann sind ja die Hälfte aller Schwarzen, die im Gefängnis sitzen, sind dann halt selber schuld, ne? Also die können ja auch Präsident werden, das ist einfach dann klar. Ja, genau, jetzt haben die nämlich direkt eine Entschuldigung, warum die USA weiß-christlich regiert sein sollten. Ja. Ja, richtig. Ja. Also das ist alles unglaublich raffiniert. Ich muss mal fragen, wann hat das alles denn eigentlich angefangen? So für die Hörer natürlich. Also was genau hat angefangen? Diese christliche Verschwörung. Dass der Papst seine Leute rübergeschickt hat, war so in den 1840ern. Da ging das los. Ja, aber ich meine diese generell die christliche Weltherrschaft. Das weiß ich. Also das hat sich halt dann mit diesem einen Konzil, würde ich mal, gegründet, ne? Ach so. Da gab es ja das eine Konzil, wo sich so alle noch nicht Katholiken getroffen haben, so alle wichtigen, und dann halt beschlossen haben, dass sie Katholiken werden. So. Und da haben sie dann auch irgendwann festgelegt, welche Bücher sie so haben. Also es gibt da ja auch mehrere Bücher. Es gibt ja jetzt nicht nur diese vier Evangelien, sondern inzwischen sind da 20, 30 Evangelien bekannt, die es da so gibt. Und dann hat man sich halt wahrscheinlich dann nicht, da gibt es so ein Konzil. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war, aber... Das Konzil. Also Jesus hat noch nicht... 600, 800 nach Christus, 1000, so würde ich sagen. Sowas um den Dreh. Da war das Konzil. Ja. Ja. Wie ist denn das mit Jesus? Hatte der schon irgendwelche Pläne? Also ich glaube, Jesus ist einfach nur das gewollte Opfer. Ja, also. Das heißt, eigentlich konnte der gar nichts. Ja, man braucht halt immer irgendeine Figur aus der Vergangenheit, die man halt verklären kann, so, der man halt Eigenschaften geben kann, so gute heroische Figuren, die ist halt am besten tot, so zum Beispiel die Rastafaris sind ja ganz modern, die haben sich halt zum Beispiel irgendeinen komischen äthiopischen Prinzen genommen von 1800 so und so und sagen halt, ja, das ist halt unser neuer Messias, so und so war das halt mit Jesus auch so, oder? Ja, aber Jesus ist doch quasi der Ronald McDonald der Christen. Was? Ja, du brauchst irgendeine coole Werbefigur. Ja, das stimmt, ja. Und den hängt sich jeder ins Zimmer, findet jeder geil, super Merchandise. Und der liebt sich. Ja, und außerdem, das habe ich mal irgendwo, ich glaube, das war irgendwo in der Untergrundmusikbranche, da gibt's ja auch das Gerücht, dass er Latschen anhatte. Ja. Bin mir da nicht so sicher. Latschen traue ich ihm zu. Bist du dir sicher? Also wenn Jesus echt war, dann hat er vielleicht auch Latschen getragen. Ja, angeblich ist ja belegt, dass es ihn gab, also als Menschen. Ja. Und so halb. Und dadurch wäre das ja, wie du schon sagst, das perfekte verklärte Opfer im Nachhinein. Ja, also, auf jeden Fall. Das ist schon, da steckt auf jeden Fall ganz klar was hinter, finde ich. Also, man kann, es gibt eben auch Leute, das ist so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, ob es ihn gegeben hat. Und das macht ihn ja eigentlich nur noch besser für diese Rolle. Ja, natürlich. Ja, genau. Und letztlich ist es ja auch eigentlich egal, ob es Jesus gegeben hat. Es geht ja darum, was er verkörpert, ja? Ja, richtig. So, Ne, das ist ja, also so die Bibelfigur Jesus wird es auf gar keinen Fall gegeben haben. Es wird vielleicht ein, also selbst wenn man jetzt sagt, dass das stimmt alles, ne, so das ist Gottes Sohn und dies und jenes und was man da so alles sagen kann, so selbst dann wäre halt ziemlich klar, dass das, was in der Bibel steht, halt nicht hundertprozentig genau das ist, was halt in Wirklichkeit auch passiert ist. So. Das ist wahrscheinlich, ja. Man hat ja auch gerade in der Bibel mehrere Stellen, die sich da teilweise auch widersprechen, was das Leben von Jesus angeht und was er so getan haben soll. Also nicht so richtig widersprechen, aber so ein bisschen halt. So, ja, ne? Also so richtig widersprechen, da sind wir doch eher beim Alten Testament, das ist ja auch mal so aus ein paar Büchern zusammengeschustert. Ja. Ja, genau. Ja, also Religion. Wie ist das denn mit anderen Religionen, frage ich mal? Andere Religionen? Also es gibt ja noch andere Religionen. Ja, die gibt es, oder ja. Das klang gerade bei dir so, als gäbe es die gar nicht, das wären die auch nur ein paar. Weiß ich nicht. Vielleicht sind ja, die also, auch... Also erstmal müssen wir dazu sagen, Jesus ist ja bekanntlich in Japan gestorben. Das stimmt. Sein Grab ist im Norden Japans. Richtig, ja. Das ist ja Fakt. Weißt du, wo genau das ist? Bei Aomori in der Gegend. Danke, ja. Also gut. Das, also quasi, genau, ganz im Norden ist ja Hokkaido, ja, die Insel, und quasi genau. Da auf der anderen Insel im Norden. Genau, da, ne? Das stimmt tatsächlich, ja. Das könnt ihr nachschlagen, jedes halbwegs glaubwürdige Werk. Ja, gebt einfach mal bei Google ein, Tomb of Christ, Japan. Läuft. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten direkt eingesackt werdet, die zu sowohl Google als auch dem Christentum gehören, weil die ja, ist nicht ja ganz ungefährlich. Ja. Also macht's vielleicht lieber bei DuckDuckGo oder so. Aber ja, also Jesus ist ja bekanntlich in Japan gestorben, dadurch hat er ja seinen Einfluss da auch noch. Ja, sicher, ja. Ja. Hey, um da zu deiner Frage zurückzukommen mit den anderen Religionen, ja. Muss ich halt sagen, also was eine gute Verschwörungstheorie halt auch immer macht, ist, sie baut auf andere gute Verschwörungstheorien auf. Ja. So, weil dann bist du halt nicht immer der Einzige, der irgendwie ganz viel behauptet, sondern du kannst immer auf andere Sachen querverweisen. Ja. Und das ist wesentlich das, was halt die großen Religionen ja auch machen. So. Also man hat halt irgendwie so das Judentum, ja. Und dann gibt's halt das Christentum und die sind halt geschickt, weil die verweisen halt da drauf. Ne? Ja, die bauen Teil darauf auf. So. Genau, oder im Koran, wo Jesus erwähnt wird. Also ja, das genau. Ist schon alles sehr geschickt. Das ist durch die Glaubwürdigkeit durch Intertextualität. Da kann man sagen, irgendwie Jesus, der wurde da auch schon alttestamentlich, wurde der prophezeit, ne, da kommt mal jemand und so. Und dann kann man sagen, ja, der ist ja jetzt gekommen. So. Das ja. Ist sehr da praktisch. Hatte der auch mal Sex. Wurde mal Zeit. Ja. Er hatte ja auch angeblich eine Frau. Ja, Maria Magdalena, das ist auch eine Verschwörungstheorie. da hat sogar Dan Brown einen Roman drüber geschrieben, so Verschwörungstheorie. Dan Brown. Also man merkt schon, wie dass dieser Kaninchenbau praktisch nie aufhört, wenn man sich einmal reinwagt. Ja, aber Dan Brown war doch hier der Typ mit den Illuminati. Ja. Ja, das war der Typ mit den Büchern und dem Da Vinci Code und so. Ah, der schreibt doch aber die Wahrheit. Ja, teilweise. Ja, so. Ja. Teilweise. Der darf halt nicht alles sagen, ne? Ja, aber er weiß Bescheid. Ja. Er ist eingeweiht. Ja. Die Sache ist, er ist ja so eingeweiht und verbreitet dann Zeug, das dann aber so romantisiert ist, dass die Leute das natürlich nicht glauben. Ja, natürlich. Das wird ja hier als Unterhaltungsliteratur vermarktet und glaubt's ja keiner. Richtig. Das ist so ein bisschen wie so Filme über außerirdische Invasionen. Ja, die gibt's ja wirklich. Aber bei den außerirdischen Invasoren muss man auch vorsichtig sein. Die Rede ist ja von Reptiloiden. Ja, totaler Schwachsinn. Das ist Quatsch. Es sind Froschmenschen. Ja, Froschmenschen. Also oft heißt es auch Fischmenschen, aber Fischmenschen sind ganz großer Quatsch. Ja, das ist totaler Unsinn. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Das erzählt man sich aber auch auf Alpha Centauri, wo die Froschmenschen herkommen, dass da irgendwie, da sind quasi die Fischmenschen das, was hierzulande die Reptiloiden ist. Richtig. Also, genau. Die Zusammenhänge sind glasklar. So. Ja, das also ich kann so sehen. Ja. Richtig, also Froschmenschen, die haben ja sogar ihren eigenen Anführer. Das stimmt. Den gibt's ja tatsächlich. Den gibt's ja. Das kann man nachschlagen. Das kann man recherchieren. Den gibt es. Aber Fischmenschen sind ganz großer Unsinn. Genauso wie die Reptiloiden. Ja. Ja. Ja. Das ist auch so ein Punkt bei Verschwörungstheorien. Was immer wichtig bei Verschwörungstheorien ist, dass sie cooler als die Wahrheit sind. Ja, das sowieso. Ja. Bei Beispiel Sci-Fi ist so, ne, irgendwie moderne Physik, Einstein sagt uns, ja, Lichtgeschwindigkeit ist endlich und deswegen sind irgendwie interstellare Reisen, das ist alles ziemlich scheiße, aber wäre doch viel cooler, wenn das möglich wäre, so, ne, das ist doch geil, Alter, wir werden halt einfach alle belogen, so, ne, Einstein gehört da auch dazu, ganz klar. Also es ist ja auch ein bisschen wie Homöopathie. Homöopathie ist eigentlich auch nur eine Verschwörungstheorie, wenn sie dir irgendwie leichte Lösungen für deine körperlichen Gebrechen versprechen. Ja, das ist halt cooler als, keine Ahnung, 6 Monate Chemo machen. Ja, genau. Und du musst nur feste dran glauben, dann hast du auch hier deinen Krebs geheilt. Das läuft. Ja, ist weißt genau. Du. Ja. Also Moment, also ist... auf die Verzweiflung dieser Welt, so, genau. Ne? Die Wahrheit nicht mehr cool genug ist, dann suche ich mir halt eine Wahrheit, die cool ist. So. Genau. Dann denkst du einfach deine eigene aus. Denkst du deine eigene aus. Sehr praktisch, ja. Ja. Funktioniert. War wenn, ich auch immer so, wenn mir langweilig ist. Ja, klar, dann lebst du in deiner eigenen Welt, da kennt man dich, da bist beliebt. Ja, da sagen die, ach, cool, ja. Der schon wieder. Nicht wie hier, wo dich NSA und CIA und KGB verfolgen. Ja, gerade schon, ja. Ne? Ja, KGB und hier der Papst verfolgt. Ja, der auch. Papst ist auch noch dabei, ja, oder Cobra 11 hier. Cobra 11. Ja, die sind immer hinter uns her. Ja. Die verhindern den Atomkrieg. Auf jeden Fall. Ja, ja, all diese Dinge, die man einfach nicht mitbekommt, wenn man wie der durchschnittliche gehirngewaschene Bürger durchs Leben sich durch die Gegend zombiet. Ja. Ist das ein Verb? Ja, Zombien ist ein Verb, ja. Das ist wie wegexplodieren. Ach so, ja, logisch. Ja. Ja. Ja, das ist wichtig. Ja. Genau, wir waren bei Dan Brown und Außerirdischen. Ja. Ja, ist Dan Brown ein Außerirdischer? Ich glaube nicht, aber also, Stichwort Außerirdischer, gibt's ja auch noch diese Reichsflugscheiben, die in Neuschwabenland da abheben. Ja, oh, ja. Die fliegen zur Venus. Dr. Axel Stoll, großer Mann. Ja, muss man ja wissen. Genau, denn da im Südpol, in Neuschwabenland, da ist ja der Stützpunkt, wird übrigens von Pinguinen bewacht, wie wir neulich herausfanden. Das stimmt tatsächlich. Ne? Ja. Das sind die Nazi-Schergen schlechthin. Ja. Und die bewachen quasi die Nazis, die da mit ihren Flugscheiben bereit sitzen, hier die Froschmenschen anzugreifen. Ja. Genau, und da ist ja auch der Eingang zum Inneren der Erde, ja, weil genau, man die ist Erde. Ja, Erde ist hohl, ist ja auch ganz offensichtlich, weil wenn man sich mal unsere Schuhe anguckt, ja. die laufen sich nicht in der Mitte ab, so wenn man auf der Kugel hinten würde, und vorne, dann würden sie halt in der Mitte ablaufen. Ja. So. Nein, sie laufen sich vorne und hinten ab. Deswegen ist klar, wir leben in einer hohlen Erde. So. Das müsst ihr mal tatsächlich machen. Fragt einfach, sprecht es einfach an. Und wenn euch Leute dann auslachen, dann sagt, schaut mal auf eure Schuhe. Genau. Dann machen die das und dann stellen die fest, ihr habt recht. Ja. Das ist, Also das ist ja jetzt ohne Witze. Das klingt hier wieder so. Das ist halt die Wahrheit. Ja, ja, das findet kann keiner verneinen. Das ist ganz klar muss, so. Muss man wissen. So. Ja, wichtig. Also Axel Stoll ist ja sowieso ein großartiger Froschmensch gewesen. Gott hab ihn selig. Also Gott, vielleicht war auch ein Fischmensch? Fischmenschen gibt's nicht. Der lebt ja jetzt in Aldebaran. Das darf man nicht vergessen. Das ist doch das aus Star Wars, ne? Ja. Ja, gut. Ja, aber nee, der war kein Froschmensch. Das war das nicht? Nee. Okay. Nee, die Froschmenschen ja, aber haben so Typen. Aldebaran ist auch ein echter Stern. Den gibt's schon wirklich, den Stern. Ja, Alpha Centauri auch. Ja, also Alpha Centauri gibt's. Ja, du willst das jetzt hier anzweifeln. Ja, hier werden noch Verschwörungstheorien aufgestellt, nämlich, dass es die Froschmenschen gibt, aber nicht Alpha Centauri. Genau, das ist ja ein Quatsch. Die kommen woanders her. Ja. Ja, aber letztlich hast du ja auch nur so ein Foto mit so einem Lichtpunkt drauf und dann sagst du, ja, das ist jetzt so ein Stern, da kommt Froschmenschen her, so. Klar. Für Froschmenschen gibt's ja offensichtliche Beweise, die gibt's auf jeden Fall. Wir haben ja schon Botschaften von ihnen empfangen. Richtig. Also das ist also. Es tut mir leid, die gibt's halt. Ja, das ist richtig. Also das muss man eben das auch. Das ist ja nicht die Frage. Keine sagen. Genau. Aber ich finde den Denkansatz gut, dass du sagst, man kann das nicht einfach so hinnehmen, nur weil es Bilder gibt. Genau. Sondern man muss noch ein bisschen weiter denken. Aber wo wir gerade schon bei der Hohlerde waren, das beißt sich ja ein bisschen mit dieser flache Welttheorie. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, oder? Es ist halt eine sehr dicke, flache Welt. Also wir haben letztens so einen Film gesehen, da war die Erde flach. Ja, das stimmt. Ich glaube, bin mir jetzt ja nicht sicher, das denken die sich ja nicht aus. Weiß ich nicht, war das eine Dokumentation? Nee, das war Gods of Egypt. Das war vielleicht keine Dokumentation. Bist du dir ja sicher? Ja, also wirklich, ich finde das mit der Hohlerde auch plausibler und Hohlerde ergibt ja mehr Sinn bei. Wir hatten ja schon die Schuhsache auch. Ja, eben. Also das ist schon plausibel. Deswegen halte ich jetzt die flache Welt ein bisschen für zugewagt. Bei flache Welt habe ich mal eine Frage. Ja. Wie stellt ihr euch das genau vor? Hat die so einen Pizzarand oder ist die außen so? Also geht die da nach unten ab? Wenn die da nach unten abginge, wird ja das Wasser ablaufen. Ja, das läuft ja dauernd ab. Ja, wo kommt das Neue her? Leute, ja, fliegt das wieder hoch. Ich hab's, Leute. Das ist das ist beides in einem. Die Erde ist halt nicht komplett flach, sondern die ist so leicht nach innen gewölbt. Ja. Leicht nach innen. Dadurch muss halt nichts rausfließen. Ja. Und dann läuft die Schuhe immer noch ab. Ja, ach so. Ne? Ja, das heißt, die Erde ist eigentlich so ein riesiges Becken. Ja, so, ja. Und deswegen deswegen bleiben die Ozeane ja auch in ihrem, so sonst die einfach rausfließen. Also, es ist eigentlich eine konkave Welt. Ja, eigentlich sieht die Welt aus wie so eine Nudelschale. Für konkav. Ja. Ja, dann konvex ist ja, wenn das Mittelsex hat. Aber so ein bisschen halt, ne? Ja, genau, ja. Richtig. Also das ergibt tatsächlich Sinn. Das ist auch, ja, die, glaube ich, die einzige Möglichkeit, beide Theorien zu vereinen. Hm. Siehst du? Und ja, man darf ja auch bei den ganzen Verschwörungstheorien, darf man ja auch immer, wo ihr gerade erwähnt habt, flache Erde gegen hohle Erde, ja, man darf nie vergessen, ja, es gibt ja auch immer Leute, die erzählen einfach Bullshit. So, man darf ja nicht einfach, ja, alles auf. Ja, klar, ja, ist ja logisch. Was Verschwörungstheorie, ja, nennt, ist, haben die ja noch lange nicht recht, so, ne? Ja, klar. Ja. Ja, also die geben sich ja Mühe, das plausibel zu verkaufen, aber ja, als wenn man sich ein bisschen damit auskennt, erkennt man eigentlich immer sofort, was war und was eben, ja, nicht war. Ja, aber hier, man darf ja auch nicht zum Beispiel auf Wissenschaftler hören, denn ja, wir wissen ja, Wissenschaft ist keine Demokratie, und wenn sich jetzt 98% aller Wissenschaftler darauf einigen, dass eine Theorie wahr ist, dann heißt das ja nichts wirklich, das ist ja keine Demokratie. Ja, du musst ja auch bedenken, wer hat denn da, wer steckt denn da hinter dem Geld? Ja, also beim westlichen Abendland haben wir etabliert, es ist eindeutig die Kirche. Ja. Und die Kirche, die kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Richtig. Die könnte ja auch den Tag länger machen, damit sie noch mehr behaupten kann. Ja. Also diese ganze Korrelation, die ist schon sehr, sehr offensichtlich. Ja. Das ist immer komisch, dass die ignoriert wird. Ja. Ja. Ich glaube, viele Leute wollen das nicht sehen. Ja, das sowieso. Wobei viele Leute wollen ja die Verschwörungstheorie sehen, weil die Verschwörung ja quasi dir leichte Antworten gibt, und die sind leicht zu verstehen. Und dann akzeptierst du das, genau. Religion ist leicht zu akzeptieren, weil es leicht zu verstehen ist. Ja, das hatten wir. Religion, ja, ist ja eindeutig eine, ja, Verschwörung. Und du, ja, hast halt ein Erfolgserlebnis, dass du irgendwas weißt. So, genau. Ne? Okay, genau. Ich habe das jetzt verstanden. So. Genau, ich habe es durchschaut, ich bin cleverer. Richtig, dann kannst du durchs Leben gehen und einfach Leute angucken und dir einfach denken, ah, ich bin schlauer. Genau. Ja. Richtig. So, dafür musst du noch nicht mal irgendwie Quantenphysik studieren. Richtig. Genau. Und du weißt, die Leute, die Quantenphysik studiert haben, die haben eh recht, weil die zu den 98% gehören. Genau. Ist die Frage, genau, wo sind die 2%? Die 2%. Also klar, erstmal da bei den Nazis da unten in Neuschwabenland. Genau, aber die das sind halt die tatsächliche Wahrheit aussprechen. Nur, ja, denen glaubt halt keiner, weil die ja nicht Teil der Demokratie sind. Ist auch Quatsch. Ja. Herr Dr. Stoll war ja auch promovierter Naturwissenschaftler. Ja, durchaus. Geologie, aber, ja, egal. Geologen sind ja die halben Physiker, sagt, ja, man immer. Ne? Ja. Ja, das ist auch so eine Verschwörung. Eigentlich sind das ganze Physiker. Ja. Weißt du noch, wie hier, der hatte doch so eine lustige Formel mit Magie und Physik und so. Kriegst du die noch zusammen? Magie ist Physik durch Wollen. Ach ja, genau. Also ja, Magie gleich richtig. Physik durch Wollen, ja. Ja, das muss man wissen, das ist sehr wichtig. Ja, das ist... Ja. Aber wenn ich jetzt so eine richtig geile Verschwörung aufbauen will, was muss ich denn da noch machen? Ja, ganz wichtig ist, ich habe jetzt vor kurzem noch eine Studie gelesen, da hat halt ein Mathematiker, also einer der bösen Wissenschaftler, der hat sich halt mathematisch an das Problem herangewagt, ja, und er hat halt gesagt, wichtig ist, dass man halt den Kreis der Leute, die es wissen, nicht zu groß macht, weil es, ja, halt immer, es gibt so einen gewissen Leak, so, das kann man ja historisch nachgucken, ja, so, ne, wie lange so gewisse Sachen geheim geblieben sind, es gibt dann ja auch immer so Edward Snowden oder so, mhm, und das heißt, man kann so sagen, wenn das nicht mehr, also wenn man so eine, es geht dann auch immer um Zeit, so 20 Jahre Verschwörungstheorie, da sollte man nicht mehr als 1200 Leute ungefähr einweihen. Mhm, ja. So, das waren glaube ich 10 Jahre. Und bei 20 Jahren kann man so viele so. Wenn man jetzt irgendwie sowas für 5 Jahre will, so, dann kann man vielen Leuten Bescheid sagen. So, aber so, je länger das gehen soll, desto kleiner wird halt die Menge. So. Und deswegen ist, ja, halt auch der Katholizismus so erfolgreich, diese Verschwörungstheorie, weil es da halt nur Gott und den Papst gibt sozusagen. Genau, das sind die Bescheid wissen. Ja, ja, ja. Und der Papst, kurz bevor er stirbt, der weiß ja schon, wer sein Nachfolger wird. Genau. Sagt er gibt er dem hier den Schlüssel zur Bibliothek. Genau, so in der alles drin, ja, steht. Ja, genau. Ja. Das, ja, Sinn. Der gibt so, dem quasi die Handynummer von Gott. Genau. Ja. So ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ja, halt, dass man das Ganze mehrstufig aufbaut. Also wenn man, ja, halt schon nicht so, man darf halt nicht alle auf die oberste Ebene lassen, sondern man muss es, ja, halt am besten immer in so Fünfergruppen aufbauen, also Minimum, mhm, Fünfergruppen. Weil ab Fünfergruppen wird halt die Zahl der überschaubaren Verbindungen, kann man halt als Mensch nicht mehr überschauen. So. Ja. Hast du so 4 Leute, dann kannst du noch verstehen, okay, der ist mit dem und, mhm, der ist mit dem im Bett und eigentlich ist aber auch der mit dem im Bett. Also aber ab 5 Leuten wird das so undurchsichtig, dass du es nicht mehr verstehen kannst. Das ist, ja, auch ganz, ja, wichtig. Ja. Und die müssten halt alle so ein bisschen gegeneinander arbeiten, ne, so wie das halt ist, so, damit dann auch das einfach nicht offensichtlich wird. Ja. Ja. Ja, das ergibt schon Sinn. Also, man kriegt hier sogar noch beigebracht, wie man seine eigene Verschwörung baut. Ja, das ist baut. Wichtig, das ist wichtig. Das ist wie, ja, in so einem, ja, jeder sollte eine haben. Ja, ja, sehe ich auch, ja, so. Also, je nachdem, wie viel, ihr könnt das auch einfach rausposaunen, dann hält es vielleicht nicht so lange, wie wir gerade, genau, festgestellt haben, aber, ja. Also, das ist ja praktisch wie ein Baukasten hier. Baut ihr dann, genau, wir bauen, genau, uns unsere Verschwörung. Was? Ja, was halt auch immer noch gut ist, man bedient halt so vermeintliches Wissen oder Vorurteile, ne? So ja, irgendwie ja. Der oder das hat halt das gemacht, so, ja, irgendwie Juden sind geldgierig, so, ist ja. Schon ein Vorurteil, ja? Ja, kann man, wenn man das halt bedient, dann, weißt du, dann musst du, also immer wichtig ist, das ist, da steckt halt auch das drin, dass man immer mit aufeinander aufbauen muss, auf andere Verschwörungstheorien ja. aufbauen, richtig, so. Ja, genauso kann man auch immer richtig gut auf Vorurteile aufbauen oder also ja, auf vermeintliches ja. Wissen. Aber das hat ja auch mal den Vorteil, wenn du jetzt, gehen wir mal von diesem Stereotyp aus, dass Juden geldgierig sind, dann siehst du einen, der tatsächlich Geld hat, dann sagst du, ha, ist bestätigt. Ja, richtig. Und wenn du einen siehst, der überhaupt kein Geld hat, dann nimmst du den nicht wahr. Das vergisst du ganz schnell wieder. Oder du siehst ihn halt als Beispiel dafür an, dass das wieder mal jemand versucht zu verschleiern. Ja, oder seine eigene Familie hat ihn ausgeraubt. Das weil die ja noch viel geldgieriger sind als er selber. Ja. Ganz ja, klar. Ja, das ist ja. Ein tolles Sinnbild. Ja. Ja, das gibt alles Sinn. Ja. So, dann ist auch immer was bei Verschwörungstheorien, was immer ganz wichtig ist, dass man halt irgendwo halt diesen einen ganz geschickten Sprung macht von Fakten zur Erklärung. Ja. Ja, dass man baut so ganz viele Fakten auf, die halt irgendwie dann in der Regel auch irgendwie wahr sind, sagt ja hier, das ist so und das ist so und hier die Schuhe laufen sich ab, ne, so so solche Sachen und dann macht man halt einen Sprung und sagt und die einzige Erklärung dafür, die aller einzige Erklärung ja. dafür, Leute, das sind Aliens oder ja. Ja, der Fischmensch. Was? Froschmenschen, genau. Das sind einfach Froschmenschen, ja. Das ist ganz klar. So. Ja, ja. So, oder kannst du es besser erklären? So, ja, richtig. Ja. Genau, das ist so ein bisschen wie wenn ihr in ein Restaurant geht und dann kriegt ihr was Schlechtes serviert. Ja. Und dann kommt der Koch zu euch und sagt, tja, kannst du es besser? Und dann kannst du da nichts gegen sagen. Ja. Ich meine, du kannst wahrscheinlich nicht. Ja. Richtig. Und dass du dann dafür Geld bezahlt hast für eine Dienstleistung, das ist ja vollkommen egal. Ja. Du kannst ihm nicht das Gegenteil beweisen. Richtig. Also Verschwörungstheorien, sind das eine Dienstleistung? Ja, natürlich. Genau, Verschwörungstheorien sind Dienstleistungen. Ja, das sind Dienstleistungen, um Leuten, die mit der Realität überfordert sind, quasi die Welt leichter zu machen. Also vor allen Dingen Religion hilft ja sehr vielen Leuten in der Hinsicht. Ja. Damit kann man die komplette Welt erklären. Ja, bietet leichte Erklärungsansätze. Und deswegen ist es eine Dienstleistung, denn es nimmt den Leuten das Denken ab. Ja. Ja. Sehr praktisch. Genau, wie schustern wir weiter unsere Verschwörungstheorie? Ach so, ja. Der Baukasten. Der Baukasten. Da sind wir schon durch. Was muss man noch machen? Müssen wir noch was machen? Ja, ich weiß nicht, mir fällt gerade auch nichts mehr ein. Gut. Hat's schon mal irgendwer erfolgreich gemacht, von dem wir wissen, dass er es gemacht hat? Ja, das gab's schon. Und zwar zwei amerikanische Leserbriefredakteure des Playboys. Ah, der Playboy ist eine Verschwörung, okay. Nee, nicht der Playboy. Nein, die haben halt ganz viele Leserbriefe mal über wilde Verschwörungstheorien bekommen und die haben dann irgendwann gesagt, darüber schreiben wir mal ein Buch, wo wir Verschwörungstheorien aufs Korn nehmen und wo wir unsere eigene bescheuerte Verschwörungstheorie erfinden. Ja, und wie Froschmenschen. Kann man nur empfehlen, das Buch. Und wie man vielleicht schon denken kann, gibt's ja heute so in Verschwörungskreisen diese ominöse Verschwörungstheorie der Illuminaten. Ja, so da hat doch Dan Brown das Buch drüber geschrieben und wenn Dan Brown das schreibt, ist das wahr. Also ist das gar keine Verschwörung. Genau, sozusagen so. Und was die beiden halt in ihrem Buch gemacht haben, sie haben eben die Verschwörung der Illuminaten erfunden. Mit der 23, der berühmten und mit den ganzen Zahlen und mit allem, was dazu gehört. Und irgendwie haben das halt alle Leute vergessen. Und inzwischen ist das halt eine solide Verschwörungstheorie. So. Aber was, wenn die da die Wahrheit geschrieben haben und sie das nur als Erfundenes ausgeben? Ja, genau. Gedanke kommt übrigens auch im Buch vor. Ja. Irgendwann spricht ein Charakter darüber, dass irgendjemand in der Welt ein Buch herausgebracht hat, in dem er alles erklärt hat von dieser Weltverschwörung, dass ihm nur keiner geglaubt hat und alle gedacht haben, es wäre ein Witz. Also das ist. Ja. Also es gibt ja einen eindeutigen Beweis für die Illuminaten tatsächlich. Ja. Zwar im 1999er Videospiel Deus Ex. Ja, das da gibt es den Beweis. Also da geht es ja um Illuminaten, Verschwörungen und bla bla und so alles. Und jetzt ist die Sache, Deus Ex 1999, spielt 2047 oder so ähnlich, weiß ich nicht genau. Und es gibt das World Trade Center nicht mehr. Mit der Begründung, ist einem terroristischen Anschlag zum Opfer gefallen. Die wussten Bescheid. Ja, eindeutig. Wussten Bescheid. Die haben das mitgeplant und da schon angekündigt. Richtig. Und da können sie dadurch die ganze Welt verspotten. Ja, eindeutig. Also wer die Zusammenhänge nicht sieht, der ist halt absichtlich blind. und wenn ihr die rote Pille nicht wollt, dann können wir die auch. Dann, ne? Also die ja, muss den Leuten eben auferzwungen werden eigentlich. Ganz genau. Das ist wie die Aufklärung. Das ist ja dieser, das ist ja die, dieser Vorgang des des Herausschreitens aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und um genau um die geht's hier. Ne? Die selbstverschuldete Unmündigkeit, weil die Menschen gerne einfache Erklärungen wollen und deshalb an Religion glauben. Ja, weil sie den Gedanken absichtlich, weil sie nicht absichtlich bis zum Ende denken. Ja. Weil sie es einfach haben wollen. Ja, ist zu anstrengend. Richtig. Ja. Das ist genau das Gleiche bei so Sachen. Ja. Aber wisst ihr was, mir ist das alles zu anstrengend, ich habe keine Lust mehr. Okay. Ja, also es ist ja einfach genau das Ding so, wenn man Verschwörungstheorien, wenn man da anfängt, mal ein bisschen mit einem gesunden Menschenverstand drüber nachzudenken und insbesondere halt Konsequenzen mit einbezieht, ja, also wenn das wahr wäre, dann wie würde dann diese Beziehung oder diese Beziehung aussehen? Du hast gerade World Trade Center erwähnt, da ist es ganz gut zu sagen so, also wenn man jetzt sagt irgendwie, das war alles inszeniert, dann muss man ja fragen, ja, wie weit war das inszeniert? Waren irgendwie alle 4 Flugzeuge inszeniert oder vielleicht auch nur 2 oder haben die das nur klug genutzt? So, ja. Und Flugzeug halt hergeschoben. Genau, da gibt's halt so viele Implikationen oft. Und wenn man da einfach in der Regel ein bisschen drüber nachdenkt, über die ganzen Implikationen, die sowas hast, dann kommt man sehr, sehr schnell oft darauf, dass es irgendwie alles nicht ganz so stimmen kann. So. Ja. Ja. Obwohl, gut. Eigentlich stimmt das ja. Das ist ja auch, ich erzähle euch das ja nur, wir haben ja am Anfang erwähnt, wir sind ja auch Teil der Verschwörung, also glaubt ihr besser nicht, nicht? Ey, wir dürfen ja auch nur so und so viel sagen. Wir wissen gar nichts.